Was ist nun die Folge solcher bewusst gehandhabten Widerspruchstaktik? Kurz gesagt, man kann mit der gefälschten Geschichte beweisen, was man will. Man kann mit ihr alles beweisen und alles widerlegen. Man kann in jedem Einzelfalle den historischen Beweis führen, es war so und es war im Gegenteil so. Dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend kann man dasselbe Faktum so oder so hinstellen und als Beweis oder als Gegenbeweis verwerten. Dieses Verfahren ist dadurch ermöglicht, dass jedes geschichtliche Ereignis, jede Tendenz mit Hilfe zweier oder mehrerer Quellen bewusst verschieden und andersartig berichtet wird. Es existiert keine eindeutige geschichtliche Tatsache und Tendenz in der gefälschten Überlieferung des Mittelalters, und eben in diesem von den Fälschern bewusst geschaffenen Umstande liegt die ungeheure Gefahr verborgen. Wie sich die Gefahr auswirkt, zeigt sich zum Beispiel mit aller Deutlichkeit in dem wissenschaftlichen Angriff der anonymen Dunkelmänner auf die historischen Unterlagen von Rosenbergs Mythos. Rosenberg schreibt in seiner Erwiderung an die Dunkelmänner auf Seite 6: Von vornherein ist bei all diesen Kritiken eines zu erklären, dass, was ich in meinem Mythos des 20. Jahrhunderts behaupte und für unsere Epoche als unbedingt notwendig ansehe, würde durchaus bestehen bleiben, selbst wenn der ganze historische Beweis in allen Punkten zu widerlegen wäre. Diese Worte Rosenbergs bedeuten eine Mahnung und ein Programm für alle Zukunft, denn diese Worte bieten die trefflichste Illustration für die Gefahr der gefälschten Geschichte und gleichzeitig als Schutzmittel gegen diese Gefahr. Die Gefahr besteht darin, wer sich bei einer Behauptung hilfsweise auf irgendwelche Tatsachen der gefälschten Geschichte beruft und stützt, macht sich verwundbar. Denn jede angerufene Geschichtstatsache kann wegen des in ihr niedergelegten absichtlichen Widerspruchs erfolgreich angegriffen und widerlegt werden. Man braucht nur die entsprechende Gegenquelle, die absolut sicher vorhanden ist, aufzustöbern und vorzulegen. Das Schutzmittel ergibt sich von selbst. Verknüpfe einen neuen Gedanken, eine neue Aufgabe, eine neue Idee niemals mit Fakten der gefälschten Überlieferung. Mit der Erkenntnis, die mittelalterliche Überlieferung ist kein echter historischer Niederschlag, sondern ein Kunstprodukt, verliert die Geschichte des Mittelalters die Befugnis, weiterhin die Rolle einer Lehrmeisterin für die Menschheit zu spielen. Wirkliche Geschichte allerdings ist eine gewaltige Lehrmeisterin, denn sie spricht die unverfälschte Ursprache des Erfahrungslebens. Dichtung dagegen bleibt immer ein kümmerliches Echo des wirklichen Lebens. In die Dichtung müssen Lebenslehren erst künstlich hineingelegt werden, wirkliche Geschichte aber gebiert aus sich selbst lebendige Lehren. Ist nun die mittelalterliche Geschichte als Dichtung erkannt, so wird auch die Geschichtsphilosophie manches schöne Fantasiegebäude wieder zerfallen lassen müssen, beispielsweise die morphologische Altersstufentheorie Spenglers. Den Mut zu haben, wir selber zu sein und das Handeln nicht von den Gesichtspunkten ferner Jahrhunderte aus, sondern von den Notwendigkeiten unserer Zeit aus bestimmen zu lassen, diese Forderung hat Rosenberg auf einer Lübecker Tagung der Nordischen Gesellschaft im vergangenen Jahre erhoben. Wir selber zu sein, ein Ziel, so selbstverständlich wie nur etwas in der Welt, so notwendig, so lockend, so heilig und doch so unendlich schwer erreichbar. Weiß man nun, welcher Berg zwischen unserem Streben und seinem Ziele sich türmt? Welche Fesseln uns hindern, erfolgreich aufs Ziel loszuschreiten? Der Spuk der gefälschten Geschichte steht uns im Wege. Solange wir uns noch willig von mittelalterlichen Lugtendenzen seelisch ernähren lassen, solange atmen und leben wir trotz Flugzeug und Radio noch immer im Mittelalter, solange sind wir noch ferne vom Ziel, wir selber zu sein.